Arbeit verlangen. Sie sprachen schwer. Was jetzt der Stelle? Das ist nur von der Geschichte. We'll be right back. here. Atmen zu weit und dann atmen zu aus. Setz ein Fuß vor den We'll be right back. und kotz dich wieder aus. Wenn mein scheiß Name dein Gesicht sitzt. Yeah. Gläser nach Rausch, eine Linie aus Staub. Alles für den Moment, komm, wir bauen was auf. Versammelte Mannschaft, giftig wie Antrag. Hörst du den Bass, dreh jetzt auf bis zum Anschlag. Alles ist am Kauen, keiner da, der ist. Stammt dein Frust in den Boden, bis du alles vergisst. Musik, die uns antreibt, schwere Lust fühlt zwischen Raum und auch Zeit. Für die Abfahrt bereit, Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, gepogen, keiner denkt an Schlafen. Visionen und Fantasien, volle Ekstase. Wir zappeln, gepogen, keiner denkt an Schlafen. Atme tief ein und dann atme du aus. Setz dein Fuß vor den anderen, spür das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleibt es. Atme tief ein und dann atme du aus. Setz dein Fuß vor den anderen, spür das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treiben durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno, denn so bleibt es spannend. Düstere Töne treiben durch die Nacht, ich will nichts außer Techno, denn so bleib ich spannend. Sieg, die uns antreibt, schwere Lust fühlt zwischen Raum und auch Zeit, für die Abfahrt bereit. Visionen und Fantasien, volle Ekstase, den Zeit und den Hof, keiner denkt an Schlaf. Dieses Lied. Schnitts und diese geschmacklosen pornografischen Fotos beschmiert mit Senf, der zu einer harten gelben Kruste getrocknet war. Das waren nicht die Hufspuren eines normalen Gottesfeindlichen Ruinen. Das war zu sehr, zu aggressiv. Die Hände so hoch, dass ich sie sehen kann. Ich hab doch mein Mann verkleidet! Ich hab die Hände so hoch, dass ich sie sehen kann. Nimm die Hände! Denn wir hassen den falschen Menschen. Schreien ist wie Ego-Shooter.